Es ist anzunehmen, dass die entführten Deutschen im Jemen nur Gutes tun wollten, den Menschen helfen und ihnen geben, was sie am nötigsten haben. Es ist aber auch anzunehmen, dass sie darunter weniger medizinisch-technische Unterstützung verstanden, sondern etwas ganz anderes. Evangelikale Christen sind zutiefst davon überzeugt, dass sie Gutes tun, wenn sie ihre Botschaft verkünden und dass die Anhänger anderer Religionen nichts nötiger haben als ihren Jesus. Das kann, das sollte man auch respektieren. Die Bestürzung über den Tod der Krankenschwestern im Jemen darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die evangelikal-sektiererische Variante des Christentums ein enormes politisches Potenzial hat. Das zeigt sich an seinem Einfluss in den USA, wo Evangelikale den fast schon vergessenen George Bush und seinen Irakkrieg massiv unterstützten. Das zeigt sich in Lateinamerika, wo sie der sozial engagierten katholischen Amtskirche Millionen Anhänger abgejagt haben und oft mit rechten Militärpotentaten paktierten. Und das zeigt sich immer stärker in islamischen Ländern. Dort treffen missionsbeseelte Evangelikale aber nicht auf eine Kultur, die bereit wäre, sich dem angeblich allein selig machenden christlichen Glauben zu öffnen. Das Gegenteil ist der Fall. Wer in tief islamisch geprägten Ländern versucht zu missionieren, riskiert sein Leben. In solchen Fällen treffen zwei radikal fundamentalistische Welt- und Menschenbilder aufs Unversöhnlichste aufeinander. Der christliche Gläubige und der muslimische Gläubige und jeder ist von dem absoluten Glauben durchdrungen, dass der andere ein Ungläubiger sei. Nichts ist gefährlicher in diesen Zeiten. Die jüngsten Entführungen sind ein Beispiel dafür. Al-Qaida kann, muss aber nicht dahinter stecken. Dafür genügt bereits seine radikal-islamische Grundüberzeugung. Es gehört nämlich zu den theologischen Grundaussagen im Islam, dass Abfall vom Glauben ein Verbrechen ist, ein Verrat, der mit dem Tode bestraft werden soll. Muslime, die im Jemen, in Saudi-Arabien, ja auch in Ägypten, zum Christentum konvertieren, schweben in ständiger Lebensgefahr und diejenigen, die sie bekehrt haben, erst recht. Kein Polizist, kein Richter wird sie schützen. Die Staatsmacht zieht sich in solchen Fällen zurück, weil sie sich nicht dem Vorwurf aussetzen möchte, gegen islamische Rechtsprechung zu verstoßen. Anders als in vielen arabischen Ländern gibt es im Jemen keinerlei christliche Tradition. Es gibt keine Kirchen, nichts. Der Jemen ist hundertprozentig islamisch und er ist stolz darauf. In der Stadt Saada, wo die Deutschen entführt worden sind, existierte einmal eine Gemeinde jüdischer Jemeniten. Sie wurden in den vergangenen Jahren evakuiert, weil sich die religiösen Spannungen nicht mehr aushalten ließen. Dort also, in diesem Umfeld, haben deutsche Krankenschwestern und ein Techniker mit seiner Familie versucht, zu missionieren. Bei allem Respekt für die Opfer und bei aller Sorge, das ist nichts anderes als ein Himmelfahrtskommando gewesen. Es gibt eine persönliche Verantwortung, die trägt jeder, der an so einen Ort geht, alleine für sich. Es gibt aber auch die fundamentalistischen Bibelschulen, die missionarischen Kaderschmieden, die genau wissen, wohin sie ihre Anhänger schicken. Diese Organisationen tragen eine moralische Verantwortung, man könnte auch sagen, eine vor Gott.